versucht doch nicht immer die Augen zu verschließen vor der Wahrheit. Akzeptiert sie, ihr seid schuld, ihr seid die Miesen. Ihr zeigt mit dem Finger auf und sagt, wir sind die Bösen, doch zu sagen, was man denkt, zeugt mehr von wahrer Größe. Wir sind die bösen Rapper, die aussprechen, was die Kinder denken. Doch ihr seid die Eltern, die ihr Leben ins Verderben lenken. Ihr habt in der Hand, ob es geborgen lebt und lacht. Wir können nichts dafür, wenn ihr das Elternsein nicht schafft. Wir schreiben nur die Wahrheit, schreiben, was uns widerfährt. Machen Tracks draus, in denen sich dann widerspiegelt, was uns stört. Schaut auf diese Jugend, was habt ihr vollbracht? Gebt uns nicht die Schuld an dem, was ihr jeden Tag verkackt. Ja, heute sind sie alle Gangster, die nichts mehr mit sich anfangen. Schuld dran seid ihr Eltern, ihr lässt sie doch vor sich hingammeln. Die suchen sich dann halt in ihrer Clique, weil ihr ihnen nichts mehr gibt. Es sind nicht Rapper, es sind Eltern, die das Kind erstickt. Ihr zündet den weiter und ihr glaubt, dass euch der Scheiß gefällt. Naivität sorgt für ein Leben in einer Blasenwelt. Ihr versteht es nicht und das ist absolut traurig. Und es ist Zeit, dass dieser Abschaum euch aufweckt. Ihr zündet den Walter und ihr glaubt, dass euch der Scheiß gefällt. Naivität sorgt für ein Leben in einer Blasenwelt. Ihr versteht es nicht und das ist absolut traurig. Und es ist Zeit, dass dieser Abschaum euch aufweckt. Jugendzentren müssen schließen, kein Geld, das sollen sie doch schauen, wo sie sich aufhalten, auf der Straße nur abschauen. Gelder fließen in die Welt, doch nichts bleibt, ihr seid ne Land. Ihr habt es in der Hand, das Bild, die Zukunft von Deutschland. Ihr betitelt uns als Rübel, weil wir eine eigene Meinung haben. Und das, was wir sagen, euch nicht passt, sollen wir jetzt nicht vertragen, dass das Land den Bach hinabgeht und dass eure heile Welt verblasst im Schatten der Vergangenheit, nur weil ihr es in den Händen hält, die Zukunft zu gestalten. Doch stattdessen lässt ihr alles fallen. Es ist immer leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Doch die Jugend, unsere Zukunft hört auf uns. Wo soll es enden? Wer zahlt Renten? Niemand hat was zu verschenken. Straßenkinder, die an morgen noch nicht denken. Überall Problembezirke. Ihr macht euch nur die Taschen dick. Denkt nicht an die Zukunft, die zerfällt so still im Rappen nicht. Ihr zündet den Walter und ihr glaubt, dass euch der Scheiß gefällt. Naivität sorgt für ein Leben in einer Blasenwelt. Ihr versteht es nicht und das ist absolut traurig. Und es ist Zeit, dass dieser Abschaum euch aufweckt. Ihr zündet den Walter und ihr glaubt, dass euch der Scheiß gefällt. Naivität sorgt für ein Leben in einer Blasenwelt. Ihr versteht es nicht und das ist absolut traurig. Und es ist Zeit, dass dieser Abschaum euch aufweckt.